Wenn man mit gerade mal 24 Jahren schon 3 Filme geschrieben, gedreht und produziert hat und in 2 selbst mitgespielt, dann kann man außerhalb des Kinos eigentlich nicht sehr viel gelebt haben. Aber Sorgen machen um Xavier Dolan, so heißt der Mann, der das vollbracht hat, müssen wir uns nicht, denn er hat mit seiner Art zu arbeiten ziemlich viel Erfolg. Anke Lewicke ist im Studio, um uns die Filme der Woche vorzustellen. Ein Film eben von Xavier Dolan. Was ist so toll an dem Mann, dass man ihn so feiert? Na, wenn ich jetzt sage, der hat ein ungeheures Formbewusstsein, dann denkt man natürlich, oh, das ist so ein strenges, formalistisches Werk, aber das ist eben gar nicht so. Der hat eine unglaubliche Energie. Das sind ganz verspielte, farbenfrohe Filme. Und er wird immer wieder sein Name genannt in dem Zusammenhang mit François Truffaut. Und dieser Vergleich macht total Sinn, weil der Nouvelle Vague-Regisseur hat ja damals immer die Leinwand umfunktioniert zu einem freizügigen Experimentierfeld der Gefühle. Und genau das macht Xavier Dolan eben auch in seinen Filmen. Es geht eben immer wieder um Menschen, die sich so ihre eigenen Wege für die Liebe suchen, die ihre Liebe so leben wollen, wie sie eben können. Das war in seinem Erstling, hat er seine eigenen Erfahrungen verarbeitet, sein Coming-out als Schwuler. Und jetzt in dem neuen Film Lawrence Anyways geht es um einen 35-jährigen Mann, sehr beliebter Literaturlehrer, und der beschließt eines Tages, dass er eigentlich auf Stöckelschuhen durchs Leben schreiten will. Also er offenbart seiner Freundin wie aus heiterem Himmel, ich möchte jetzt als Frau leben. Und der Film erzählt jetzt von diesen inneren und äußeren Widerständen und eben darum, ob diese Liebe zu seiner Freundin trotz der Geschlechtsumwandlung eben halten kann, ob die Liebe das aushält. Das ist ein kompliziertes Thema, immer noch eine Identitätsfindung. Wie setzt Xavier Dolan das in Szene? Ja, dieser Film ist eigentlich alles. Eine exzentrische Tragödie, eine absurde Komödie, ein exzessives Beziehungsdrama, und es ist einfach schön, wie dieser Regisseur diese verschiedenen Ton- und Tempowechsel einfach zusammenhält. Und letztlich ist es trotzdem nie eine filmische Spielerei, weil diese Formvielfalt braucht es einfach so als Rückendeckung für den Helden, damit dieser Held sich ausprobieren kann. Und das ist dann eben auch ganz schön. Also wenn der Lehrer dann das erste Mal im Kostüm zur Schule geht, dann wird dieser Auftritt so richtig zelebriert. Er hat noch einen Männerhaarschnitt, aber ist unheimlich schön geschminkt. Erstmal ist Schweigen in der Klasse und dann stellt eine Schülerin eine ganz normale Frage und man denkt, der Alltag geht so weiter. Aber dann ist die Szene so lange gefilmt, dass man dem Frieden einfach nicht glaubt. Und wenig später kriegt man in so einem Nebensatz mitgeteilt, ja, ich musste doch die Schule verlassen. Und genau das zeichnet den Film eben aus. So ganz trockene Zeitsprünge, die uns die Information geben, und dann wieder lange ausgedehnte Szenen, wo die Leinwand eben wirklich so zur Gefühlswelt wird und wo manchmal, um eben auch surrealistisch zugeht, dann kommen Schmetterlinge aus dem Mund geflogen, um vom Ende einer Verliebtheit zu erzählen. Anke Lewicke, hörbar begeistert über Lawrence Anyways von Xavier Dolan, und ich weiß nicht, ob ich die Begeisterung jetzt breche, denn wir müssen dringend über Zombies reden. Zombies, das war ja immer so eine Abart des Films, lebende Untote, die über Menschen herfallen und sie auffressen, das klingt ja erstmal eklig. Andererseits ist der Zombie-Film wissenschaftlich gut untersucht, abgesichert und soll letztlich auch von hochpolitischen Stoffen handeln. Können Sie solchen Ausführungen folgen? Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also ich weiß noch, dass ich Anfang der 80er Jahre die Schule geschwänzt habe. Wir sind nachmittags nicht zum Sportunterricht gegangen, um den Zombie-Film von Romero zu sehen, weil es hieß ja immer eine unglaubliche Gewalt. Und das Interessante an dieser Gewalt war einfach, dass der Regisseur seine Erfahrungen, die er im Vietnamkrieg gemacht hat, einfach in diesen Bildern wiedergegeben hat. Und dann konnte man, natürlich war dieser Film auch eine Zivilisationskritik. Diese Zombies sind ja immer zu den Shopping-Malls gegangen, diese Untoten. Und das war dann so eine Kapitalismuskritik und sonst was. Das ist ganz interessant. Und dann eignet sich das Zombie-Genre auch ganz prima, um die alte Western-Mythologie zu zitieren. Also die amerikanische Planwagen-Mentalität. Man zieht durch Feindesland und versucht trotzdem eben noch das eine Stückchen Fleckchen sich zu sichern, wo man weiterleben kann. Ich bin beeindruckt und werde den Zombie jetzt mit anderen Augen sehen oder Ohren hören. Anke Lewicke, für World War Z mussten Sie nicht mehr die Schule schwänzen und durften oder mussten Brad Pitt gucken. Wie war's? Ja, also sage ich mal, der Anfang war ganz gut aus Action-Gesichtspunkten, weil auf einmal sind die Zombies ganz schnell und man kann sie von uns nicht mehr unterscheiden. Da muss man sich erst orientieren. Aber weil sie so schnell sind, funktionieren sie auch nicht mehr als das abgespaltene Ich. Also sie bleiben eigentlich Leerstellen. Sie sind in dem Film nur das Böse, aber ein Böses, was nicht weiter definiert wird. Ja, und Brad Pitt, eigentlich ist es ein Familienfilm. Er will seine Familie retten und rettet dadurch die ganze Welt. Und es geht auch nicht mehr mit dieser Planwagen-Mentalität. Das funktioniert auch nicht, weil der Film eben weltweit spielt. Dadurch wird er so ein bisschen langweilig. Und ich habe einfach das Gefühl, ein radikaler Stoff wird hier so zugunsten einer gängigen Marktlogik einfach so glatt gebürstet. Also sonst geht es ja auch um das Zerfleischen in den eigenen Reihen. Das wird hier gar nicht thematisiert. Die Familie bleibt immer heil. Und warum der Film 3D gedreht wurde, weiß ich auch nicht, weil der sieht eigentlich immer mehr am Ende wie so ein ganz langweiliges Videospiel aus den 70er Jahren aus. Also immerhin ist Brad Pitt offenbar nicht der Oberzombie, wenn er auch als Weltenretter in ihren Augen versagt. Anke Lewicke über zwei Filme, die in dieser Woche in die Kinos kommen. Zum einen Lawrence Anyways, eine Empfehlung von Xavier Dolan, und zum anderen keine so große Empfehlung, World War Z von Mark Foster mit Brad Pitt. Ich danke Ihnen. Deutschland.